Dann ist es allerdings begreiflich, dass Sie so leben, sagte Raskolnikow mit bitterem Lächeln. Ja, tut sie Ihnen denn nicht leid? Nicht leid? Fuhr Sonja wieder erregt auf. Sie haben doch, ich weiß es selbst, Ihr letztes Geld gegeben, noch ohne etwas gesehen zu haben. Wenn Sie erst alles gesehen hätten, oh Gott! Und wie oft habe ich Sie zum Weinen gebracht, noch in der vorigen Woche. Ach, ich, eine Woche vor seinem Tod. Es war grausam von mir. Und wie oft war ich so. Ach, und wie das heute den ganzen Tag schmerzhaft war, sich daran zu erinnern. Sonja rang sogar die Hände vor Schmerz bei der Erinnerung, während sie sprach. Wie? Sie wollen grausam gewesen sein? Ja, ich. Ich war damals gerade nach Hause gekommen, fuhr sie weinend fort, als der selige Vater zu mir sagte, lies mir vor, Sonja, sagte er, ich weiß nicht, warum mir der Kopf weh tut, lies mir vor, hier ist das Buch. Er hatte irgendein Buch von Andrei Semjonowitsch erhalten, von Herrn Lebesjetnikow, der wohnt auch dort, gleich nebenan, und weiß sich immer so spaßige Bücher zu verschaffen. Ich aber sagte, es ist Zeit für mich, und ich muss gehen, und wollte nicht vorlesen. Ich war aber hauptsächlich deshalb zu Ihnen gekommen, um Katharina Iwanowna das Krägelchen und die Manschetten zu zeigen, die mir Lisaveta, eine Händlerin, billig besorgt hatte. Hübsche, neue, mit nettem gesticktem Muster. Katharina Iwanowna gefielen sie sehr. Sie legte sich gleich alles an und betrachtete sich im Spiegel, und sie fand sie sehr, sehr hübsch. »Schenk sie mir, Sonja, bitte«, sagte sie. Sie hat »bitte« gesagt, und sie wollte sie so gern haben. Aber zu welchem Kleid hätte sie sie denn tragen sollen? Daran dachte sie nicht. Es war nur die Erinnerung an die frühere glückliche Zeit. Und sie steht vor dem Spiegel und betrachtet sich mit Wohlgefallen und hat doch überhaupt keine Kleider, noch sonst etwas, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und sie pflegt doch niemals jemanden, um etwas zu bitten. Sie ist stolz, er gibt sie selbst noch das Letzte weg. Jetzt aber bat sie plötzlich um etwas, so sehr gefielen ihr die Sachen. Und da wollte ich sie ihr nicht geben. Aber wozu brauchen Sie sie denn, Katharina Iwanowna, fragte ich, geradeaus so. Wozu, fragte ich. Das hätte ich nicht tun sollen. Sie sah mich so an und so schwer wurde ihr zumute, weil ich abgelehnt hatte. Und da konnte sie einem so leid tun, und nicht wegen des Krägelchens, sondern weil ich mich weigerte, ihre Bitte zu erfüllen, das sah ich wohl. Ach, wie gern würde ich das alles jetzt ungeschehen machen, alles zurücknehmen, alles anders sagen, alle diese früheren Worte. Aber was? Ihnen ist das doch alles gleichgültig.